Freund besah ich ein schönes Moselkind. Ich sprach sie einfach an. Sie sah mir in die Augen und es hat mich umgehauen. Und da fing alles an. Es war so schön, mit dir tanzen zu gehen. Ich hielt sie fest in meinem Arm. Mir wurde im Spätherbst sogar warm. Es war so schön, mit dir tanzen zu gehen. Noch ein Moos-Rapper-Twist. Jeden freien Tag möchte ich mit dir tanzen gehen. Nun bist du meine Frau. Und wieder spielt die Band genauso schön. Ich weiß es ganz genau. Es ist so schön, mit dir tanzen zu gehen. Ich halt dich fest in meinem Arm. Mir wird es immer noch ganz warm. Es ist so schön, mit dir tanzen zu gehen. Noch ein Moos-Rapper-Twist. Steht der Mond am Himmel und die Sterne funkeln, ist die Liebe ein Gedicht. Ich schau dir in die Augen und ich geb dir einen Kuss, denn ich liebe dich. Es ist so schön, mit dir tanzen zu gehen. Ich halt dich fest in meinem Arm. Mir wird es immer noch ganz warm. Es ist so schön, mit dir tanzen zu gehen. Noch ein Moos-Rapper-Twist. Fest in meinem Arm, mir wird es immer noch ganz warm. Es ist so schön, mit dir tanzen zu gehen. Noch ein Moos-Rapper-Twist.